Also ist der Israelit eine Mischung von Syrern, Semiten, Turaniden, das heißt Sumerer, Akkaden und außer Indoeuropäer auch noch Amoriter. Wir müssen wiederholen, dass die Bezeichnung Israelit nicht geeignet ist, auf irgendeines dieser Völker angewandt zu werden. Israelit, der mit Gott kämpft, entspricht auch einer esoterischen Bezeichnung, wie der Ausdruck arisch für die nordisch-polare Welt gilt. Der Semit könnte das Ergebnis einer Vermischung unter Schwarzen und Gelben, auch Weißen sein. Wie bereits erwähnt, ist der authentischere Semit der aus der arabischen Wüste stammende Beduine, von welchem der Semit seine Nomadeneigenschaften her hat. Deshalb wird er auch Homo arabicus genannt. Es ist dessen Seele, die im Juden am meisten Bestand hat. Die dauerhafteste seiner vielen Seelen ist grausamer Nomade, verräterisch und feige. Er ist faul, andere müssen die Arbeit für ihn verrichten. Wie wir sahen, hatte sich die Beduinenfamilie der Beni Israel in der Nachbarschaft von Ur niedergelassen. Wirt würde sagen, am Rande der uralten und mythischen Zivilisation der Wüste Gobi. Wollte er damit vorgeben, dass die ganze Geschichte, die in der Genesis erzählt wird, sich auf einen viel älteren Zeitraum, vielleicht einen symbolischen, bezieht? Wir werden das niemals erfahren. In Ur erhält dieser primitive und unwissende Stamm seine ersten kümmerlichen Kenntnisse von den unteren Schichten der akkadischen Bevölkerung, die einzigen, mit denen es ihm erlaubt war, Verbindung aufzunehmen. Und diese kümmerlichen Weisheiten sind es, die ihre bruchstückartigen Kenntnisse ausmachen, die sie in ihrer Genesis darstellen. Die Chronik der Genesis ist sumerisch-akkadisch und bezieht sich auf andere Regionen des Planeten, vielleicht auf die Wüste Gobi, auf außerirdische, vorsintflutliche Ereignisse. Es sind Andenken, Erinnerungen anderer Leute und einer anderen Welt, die die unwissenden und primitiven semitischen Nomaden zu ihrem Vorteil ausbeuteten. Und das ist es, was dann als heilige Schrift der frommen Weisheit von semitisierten Ariern übernommen wurde, die Genesis, die Bibel. Der Semit ist nicht schöpferisch. Nicht einmal die sogenannten arabischen Ziffern sind eine Schöpfung der Araber, sondern der Indo-Arier. Wie wir schon sagten, abstraktisiert der Jude die Mathematik und die Kabbala und verwandelt sie in persönliche Werkzeuge einer jeden Körperschaft. Die Moscheen und sonstigen Denkmäler sind das Werk eroberter arischer Völker. Auch die Schrift ist nicht semitisch. Ein anderer ethnischer Faktor, mit dem sich der Homo arabicus vermischte, ist der Hethiter, der Homus syriacus. Die ursprünglichen Syrer sind keine Semiten, wie die Armenier es auch nicht sind. Aber auch keine Arier. Es ist heute sehr schwierig, unter den Syrern, den Armeniern und den Juden zu unterscheiden. Der jetzige Armenier besitzt nicht mehr als 10% arischen Blutes. Seit 1000 Jahren hat der Ben Israelit, der Semit, syrischen Einfluss aufgenommen. Die sogenannten Juden sind auch Bastarde von Semiten und Syrern. Die Syrer nahmen die semitische, hebräische und aramäische Sprache an. Sie zeugten Kinder mit syrischen Sklavinnen. Der Homo syriacus ist rund und kurzschädelig, der Homo arabicus langschädelig. Die jüdische Nase ist ein Erbteil der Hethiter. Der Homo arabicus verlor seine lange, ovale Schädelform, als der Israelit von dem Juden verdrängt wurde. Die Ägypter, die den Juden nur zu Zeiten Salomos kennengelernt hatten, haben diesen Typ in den Malereien ihrer Tempel zusammen mit den Zeichnungen anderer Gegenrassen jener Zeit festgehalten. Der ursprüngliche semitische Typ war bereits ausgestorben. Es ist wichtig zu wissen, dass der Schädel sich viel langsamer als die übrigen physischen Merkmale verändert, wie die Hautfarbe zum Beispiel, um sich eine ungefähre Meinung der seitdem verflossenen Zeit bilden zu können. Das Gehirn verändert sich sogar noch langsamer als der Schädel. Ein weiterer Grund für die Fälschung der Genesis und der Bibel durch die Juden ist der, dass der Gott der Hethiter, Baal, einen sehr großen Einfluss in Israel ausübte. Man hat versucht, nur den Schein eines reinen abrahamitischen Ursprungs darzustellen. Der Hethiter oder Homo Syriacus ist offen, großzügig, arglos. Er war eine leichte Beute für den Semiten, den Homo Arabicus, der faul, aber schlau ist. In Kanaan lebten auch Gruppen von Amoritern in guter Nachbarschaft mit dem freundlichen Hethiter. Es ist der Homo Europaeus, groß, hellhäutig, mit blauen Augen. Die Ägypter gaben ihm den Spitznamen Tamehu, Mann des Nordens. Es waren die Reste der Vorposten der Hyperboreer, die in Ägypten eindrangen während der Zeit der letzten Katastrophen, bei denen der polare Erdteil verschwand, wie uns Spanut erzählt. Die mysteriösen Ixos, die Hirtenkönige, die die Stadt Avris errichteten, hyperboreischer Name, siehe mein Buch NOS, die Seth verehrten, den Gott des Krieges und der Stürme, ein anderer Name für Wotan, die auch Hyperboreer waren und im Jahre 1700 vor unserer Zeitrechnung angekommen waren. Laut Spanut waren es auch die Philister, die einem nordisch-hyperboreischen Stamm angehörten. Hiermit schien Chamberlain nicht einverstanden. Doch es sind die Amoriter und nicht die Philister, die die Juden terrorisieren. Sie bezeichnen sich als Kinder des Enak und bekämpfen die Juden, wenn diese heimlich in Palästina eindringen. Goliath war ein Amoriter, den sie rücksichtslos ermordeten, der gesteinigt wurde, als er sie zu ritterlichem Kampf herausgefordert hatte.